Kein Grund zur Bedrängnis. Wegen des Daheimbleibens ist es für die Schwachen, für die Kranken und für diejenigen, die nichts finden, was sie ausgeben können, wenn sie sich gegenüber Allah und seinem Gesandten aufrichtig verhalten. Gegen die Gutestuenden gibt es keine Möglichkeit, sie zu belangen. Allah ist allvergebend und barmherzig. Jediyas Sashofat.